Der Bolschewismus als geistige Ausgeburt des Weltjudentums hatte sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu revolutionieren, den Blutrausch über die ganze Erde zu bringen, die Fahne mit dem Sowjetstern aufzupflanzen in allen Städten Europas und der Erde und ein Regiment aufzurichten, das bisher in der Weltgeschichte unbekannt gewesen ist. Alle Bande der Familie sollten zerrissen werden. Alle Gebräuche, die wir seit Jahrhunderten pflegen, in Bezug auf Sitte, auf Moral, zerstört werden. Und die alte Welt, das heißt das Abendland, einem Geist ausgeliefert werden, der, wie gesagt, nichts anderes kannte als Vernichtung und Zerstörung alles bisher Dagewesenen. Der Nationalsozialismus hat als erste Bewegung diese unglaubliche Gefahr erkannt. Und einer der Gründe für die Entstehung unserer nationalsozialistischen Partei bestand ja von Anfang an darin, diese geistige Weltpest auszurotten und zu vernichten. Den Begriff Marxismus und Bolschewismus aus den Gehirnen der Menschen herauszureißen und damit aber auch eine Frage zu lösen, die für unseren europäischen Kontinent seit vielen Jahrzehnten zu einer brennenden Frage geworden ist, nämlich die Judenfrage. Wir haben diesen Kampf aufgenommen, weil wir der Überzeugung waren, wenn es uns nicht gelingt, die Judenfrage zu lösen, versinkt Deutschland und Europa eines Tages im bolschewistischen Blutrausch. Denn der geistige Urheber dieser Pest in Moskau, das war ja der Jude Karl Marx, genannt Mardochai. Er hat seinen Namen einmal ändern lassen. Sein Vater war Rabbiner in Trier. Er hat diese Lehre niedergelegt, von der alle Bolschewiken und Kommunisten den Namen haben, nämlich Marxisten. Und wir, die wir als Deutsche durch diese Lehre und damit durch das Judentum das furchtbarste Unglück erlebten, das ein Volk je erleben konnte, den Zusammenbruch des Jahres 1918. Wir haben aus all diesen Dingen die Konsequenz gezogen und sind von Anfang an im Zeichen des Hakenkreuzes gegen den Juden zu Felde gezogen und in nicht weniger als 17 Jahren Kampf hat Deutschland als Kernstück Mitteleuropas die Judenfrage gelöst. Und Sie können davon überzeugt sein, so wie diese Frage im Reich gelöst wurde, wird sie in ganz Europa gelöst werden.